Schöpferische Einsamkeit und gesteigertes Selbstbewusstsein gehören aufs Engste zusammen. Ein Einsamer, der nicht selbstbewusst ist, müsste an seiner Einsamkeit zerbrechen. Das Selbstbewusstsein des schöpferisch Einsamen erfüllt ihn dagegen mit Stolz und verleiht ihm jene harte Sicherheit, die auf bürgerliche Menschen beklemmend wirkt. Die Selbstsicherheit lässt den Einsamen gegen seine Umwelt Abstand gewinnen. Sie verleiht ihm jenes fast schlafwandlerisch sichere, sich an den Abgründen bewegen können, jene absolute Schwindelfreiheit, die selbst bei scheinbar waghalsigem Gipfelstürmen vor dem Absturz bewahrt. Diese Selbstsicherheit ist es, die das Herz und die Sinne der aus dem engen Winkel einer angeblich glücklich machenden Geborgenheit zuschauenden Kritiker des Lebens und der Taten großer Menschen bewegt oder besser gesagt bestürzt macht. Die zuschauenden Kritiker verfolgen gewissermaßen mit dem Fernrohr nicht immer eingestandener Bewunderung oder eines häufig genug nur mangelhaft verschleierten Neides den gefährlichen und gefährdeten Aufstieg der Großen, ohne sich einer gruselnden Erregung, wie lange das nach ihrer Meinung frevelhafte Spiel wohl dauern möge, erwehren zu können. Die Neidischen unter den zuschauenden Kritikern versuchen aus einem allerdings nie zugegebenen Unterlegenheitsgefühl, die Gedanken und die Taten des Großen, ja seine gesamte Persönlichkeit zu verkleinern oder aus denselben Beweggründen die Persönlichkeit nachzuahmen. Das bekannte Schillerwort, wie er sich räuspert und wie er spuckt, ist für jene Kreaturen bezeichnend. Es ist nun aber das weder geheimnisvolle noch gar magische Etwas, das die Großen ihr Ziel, den Gipfel der Freiheit nämlich, erreichen lässt. Es ist vielmehr ihr leidenschaftlicher Willen, der alle Hindernisse und Gefahren, alle Verlockungen, Drohungen und Bestechungsversuche bezwingt, der sie allen düsteren Prophezeiungen zum Trotz zum erstrebten Ende kommen lässt. Die Großen wirken durch ihr Beispiel, sie brechen den Bann und lösen den Zauber auf, sie durchstoßen die Nebelschichten des Grauens und sie bringen allein durch ihre Tat schon Antwort auf die bangen Fragen verzagter Herzen. Viele, die bisher wohl ein dumpfes Verlangen nach befreiender Tat in ihrem Herzen spürten, weder aber über das Ziel selbst noch über die eigenen in ihrer Brust schlummernden Fragen Klarheit gewonnen haben, werden durch das Beispiel, das sie sehen, emporgerissen und vor die Entscheidung gestellt. Sie erkennen in den Großen ihre Vorläufer und Führer, deren Tat, sich anzuschließen, ihnen nicht als unehrenhafte neidische Nachahmung, sondern als Pflicht zur Gefolgschaftsleistung erscheint. Es ist nun einmal nicht jedem Gutwilligen gegeben, ein eigenes Ziel zu erkennen und es zu erreichen. Nicht jeder Gutgewillte besitzt die Voraussetzung, eine Persönlichkeit zu werden. Der eben noch scheinbar unüberwindliche Abgrund, vor dem auch der Gutgewillte schaudernd zurückschreckte, erscheint, hat ihn erst einmal einer der Großen in kühnem Anlauf übersprungen, nun als letztlich nur unbedeutendes Hindernis. Jede einmal überwundene Gefahr verliert ihren Schreckenscharakter. Die Tatsache, dass ein Mutiger ein gefährliches Abenteuer überstand, verkleinert die Schwierigkeiten. Denn eine Schwierigkeit ergibt sich nur dort, wo die Kraft oder der Willen, sie zu überwinden, geringer ist als eben dieser Widerstand. Ein Berg kann Jahrhunderte hindurch als unüberwindbar, als Göttersitz, dem zu nahen gefährlicher Frevel bedeutet, gelten. Ist er aber erst einmal bestiegen und hat es sich herausgestellt, dass auf dem schneebedeckten Gipfel weder ein lichter Gott noch ein schrecklicher Dämon haust, so gilt der Berg von nun an als einer der unzähligen Bekannten und Harmlosen. Sind so alle hohen Gipfel der Welt erstiegen, ergibt sich die Tatsache, dass nirgends in der Welt Götter oder Dämonen hausen. Mit dieser Erkenntnis weicht auch die Götter- und Dämonenfurcht. Im Reich der Gedanken gilt dasselbe Gesetz. Hat erst einmal ein kühner Gedanke bewiesen, dass er ungestraft zu Ende gedacht werden konnte, so beginnen auch die Gutwilligen, diesen Gedanken nachzudenken und ihn zu ihrem geistigen Eigentum zu machen. Immer sind es die Großen, die Einsamen, die Vorläufer, die durch ihr kühnes Beispiel den Gutwilligen Kraft und Mut und Ansporn geben. So ist die Geschichte der menschlichen Entwicklung vornehmlich die Geschichte überragender Einzelpersönlichkeiten. Diese Einzelpersönlichkeiten wiederum sind, Auf andere Art wird ihnen Durchbruch und Aufstieg, Erfolg und Gültigkeit nicht beschieden, ihrer Natur nach kriegerisch. Sie müssen den Kampf gegen den Zustand ihrer Umwelt aufnehmen. Sie müssen diese Umwelt angreifen, zwingen und formen. Ja, sie müssen überalterte und überkommene Welten einreißen, zerstören und zersprengen, um neuen Welten Platz zu machen. Die Zeitgenossen sehen in den Großen immer nur Zerstörer. Der Lärm des Zusammenbruchs erfüllt die Herzen und die Seelen der Schwachen mit Schrecken und Grauen. Erst eine spätere Zeit, die einen gehörigen Abstand von dem Grauen des Untergangs alter Welten gewonnen hat und allmählich beginnt, jenen Raum geistig einzunehmen, der gestern noch das revolutionäre Vorfeld neuer Gedanken war, wird den Taten und Sehnsüchten der großen Vorläufer gerecht. Diese Vorläufer leben zumeist bereits im Morgen, während die Zeitgenossen, da sie unfähig zum bewussten Leben selbst im Heute, aus Tradition im Gestern leben. Die Großen haben darum ihre wahren Zeitgenossen immer erst in der Zukunft. Es ist erschütternd, nachträglich die Einsamkeit aufzuspüren, in der die Vorläufer leben, denken und kämpfen mussten, den Undank festzustellen, den sie ernteten, den Hass, den Neid und die ganze Dummheit zu erkennen, der gegen die Wagemutigen als Wall der Ablehnung gesetzt wurde. Eine spätere Zeit pflegt sich dann jener Dummheit der einstigen Zeitgenossen zu schämen und sich zu bemühen, wenigstens nachträglich das Unrecht wieder gut zu machen, eine verspätete Ehrenrettung vorzunehmen. Von den kleinen Neidern und den gehässigen Verleumdern, von den Ehrabschneidern und den charakterlosen Feiglingen nimmt eine spätere Geschichtsschreibung keine Notiz mehr. Sie gehen unter in der Nacht der Anonymität. Bei der Beurteilung der Taten und des Kampfes der Großen muss zunächst die Frage untersucht werden, mit welchen damals gültigen Gewalten und welchen Vorstellungswelten sich die Einsamen in ihrem Lebenskampf auseinanderzusetzen hatten. Erst dann vermögen wir die Größe und die Bedeutung der im tiefsten Sinn kriegerischen Leistung ganz zu ermessen. Erst dann wird uns offenbar, wie kühn der Umsturz des Gegenwärtigen war, zu dem sich die Einsamen im Glauben an die Notwendigkeit des Zukünftigen anschickten. Als der deutsche Kopernikus den kühnen und umstürzenden Gedanken zu Ende dachte, dass die Sonne Mittelpunkt für die Bahn der Erde sei, war er sich im Innersten darüber klar, dass dieser neue, seinem suchenden, unruhigen Geiste entsprungene Gedanke ein ganzes Weltbild zerstören, ja eine geistige und religiöse Welt einreißen musste. Wohl vermochte die Mehrheit seiner Zeitgenossen jene Gedankengänge nicht zu verstehen oder gar die Gefährdung der eigenen Welt zu empfinden. Jedoch fühlten sich die Auguren der katholischen Lehre durch die Ideen dieses Einsamen bedroht und auch Luther und Melanchthon erklärten sich gegen seine umwälzende Theorie. War die Umwelt Kopernikus gegenüber infolge ihrer Verständnislosigkeit für das Ausmaß der Entdeckung noch verhältnismäßig zurückhaltend, so stürzte sich nach dem Tode des großen Forschers mit umso größerer Wut und einem umso brutaleren Vernichtungswillen auf Galilei, der die ganze Feindschaft einer gegen ihren Untergang kämpfenden, überalterten, aber nicht sterben wollenden Welt auf sich nehmen musste. Was treibt die Großen des Geistes dazu, in den gefährlichen Kampf für das Recht ihrer Gedanken zu ziehen und selbst den Scheiterhaufen nicht zu scheuen? Ist es nur der Ehrgeiz, die Neuerungssucht, nur das frevlerische Aufbegehren gegen den lästigen Zwang einer alten, so vielen Menschen liebgewordenen und ruhig machenden Gewohnheit? Oder ist es vielmehr der Dämon des Müssens, jener unwiderstehliche, leidenschaftliche Zwang des Blutes, jene nicht schweigen wollende Stimme des Herzens, was diese Menschen treibt, die gewonnene Erkenntnis zur Tat zu formen?